Sie hören Benkos Luftschloss. Warum René Benkos Immobilienimperium zusammenbrach und was dem Pleitier nun droht. Von Margaret Hucko und Martin Noé. Gelesen von Steffen Rössler. Zu diesem Hörbuch gibt es Zusatzmaterial, das alle Abbildungen enthält, die im Hörbuch erwähnt werden. Das Zusatzmaterial ist abrufbar unter dem folgenden Link: www.m-vg.de/link/benkos_luftschloss.